Mama, du bist die Beste auf dieser Welt, weil du immer zu deinen Kindern hältst. Ich weiß, es war nicht immer leicht mit mir, trotzdem warst du immer da, dafür danke ich dir. Oftmal bereitete ich dir schlaflose Nächte, ja, mein Handeln, es war nicht immer das Beste, aber ich bin dennoch meinen Weg gegangen. Dank der Mama hab ich mich wieder gefangen, in der Schule ging's los, ich hab Sechsen geschrieben, mich lieber mit Freunden in der Stadt rumgetrieben und diese Rap-Texte angefangen und geschrieben. Du hast trotz der ganzen Scheiße immer zu mir gehalten, dafür reicht es nicht nur, einfach Danke zu sagen. Egal was morgen passiert ist, du warst immer da, hast alles ermöglicht, sogar nach dem Tod von Papa. Du sollst nur wissen, du bist die beste Mama. Nur für dich, Mama, die Liebe meines Lebens. Mama, dich werde und will ich nie hergeben. Dank der Mama kann ich hier heute so stehen. Du bist und bleibst immer die beste Mama im Leben. Nur für dich, Mama, die Liebe meines Lebens. Mama, dich werde und will ich nie hergeben. Dank der Mama kann ich hier auch heute so stehen. Du bist und bleibst immer beste Mama im Leben. Egal wie viele Texte ich hier noch schreiben werde, es drückt nie die Liebe aus für dich auf der Erde. Und sollte ich hiermit irgendwann mal Geld machen, dann bekommst du die Hälfte, ist doch Ehrensache. Schließlich warst du immer da, standst immer hinter mir. Ich frag mich, wie kann ich das gut machen bei dir? Du hast immer versucht, alles zu ermöglichen. Dabei waren wir nicht reich, sondern gehörten zu den Durchschnittlichen. Keine Liebe dieser Welt kommt an Mamas Liebe dran. Mama ist die Beste, weil sie einfach alles kann. Sie hat mir alles beigebracht, was ich heute weiß, auch wenn ich erwachsen bin, denke ich zurück an die Zeit, als ich zu Hause gewohnt habe und sie um mich hatte. Sie hat dafür gesorgt, dass ich meinen Abschluss schaffe. Geld ist vergänglich, Familie ist das, was bleibt. Das ist für dich, Mama, du bist die Beste weltweit. Nur für dich, Mama, die Liebe meines Lebens. Mama, dich werde und will ich nie hergeben. Dank der Mama kann ich hier auch heute so stehen. Du bist und bleibst immer die beste Mama im Leben. Nur für dich, Mama, die Liebe meines Lebens. Mama, dich werde und will ich nie hergeben. Dank der Mama kann ich hier heute so stehen. Du bist und bleibst immer die beste Mama im Leben. Nur für dich, Mama, die Liebe meines Lebens. Mama, dich werde und will ich nie hergeben. Dank der Mama kann ich hier heute so stehen. Du bist und bleibst immer die beste Mama im Leben. Nur für dich, Mama, die Liebe meines Lebens. Mama, dich werde und will ich nie hergeben. Dank der Mama kann ich hier heute so stehen. Du bist und bleibst immer die beste Mama im Leben.